Check it out now. Freezy Trap und Alkas. LG for life, bis du das begreifst. Wir liefern leicht immer wieder nur die besten Zeilen. Es ist Zeit, dass wir Texte schreiben. Das ist der Beweis. Bei uns hört man sicher keine schlechten Vibes. Wie man live dann iPhone an euch vorbei. Von LG die Crew vermeintlich wie ein Einsprung. Das ist unser Einspruch, das ist unsere Leistung. Uns zu toppen kostet leider Häus- und Beinbruch. Doch prinzipiell scheiß ich auf eure Meinung. Jetzt mir im Weg zum Stehst der falsche Zeitpunkt. Ich bin jetzt bereit und scheiß auf die letzte Zeitung. Scheiß drauf, was gestern war, ich will nicht der Letzte sein. Und die Zeitung schreibt um Zeitpunkt nur über die falschen Leute. Und will man's erner sagen, hängt man nur in der falschen Leitung. Unsere Erscheinung ist die Gleichung zum Reichtum, die Begleitung der Anleitung, der Verbreitung, der Befreiung. Ich sieg die Ignoranz und spiel und die Lächter und ganz nur Scheiß. Von mir aus kann das kreieren. Ist klar, dass wir verlieren. Yeah. Der Scheiß nur, der okay. Ist real. Hey, Chief, die Ignoranz zum Spiel, die Kraft nur zum Besten, wie ein Rotz, doch einmal trotzen. Und von nichts weiter geht im Land und oft dann nur zum Kotzen. Ist, ist mir das egal, ich bleib standhaft wie ein Stoß. Unser Kulox führt, sie war einfach nicht so groß. Jetzt sind wir 7 Rapper, ein Beat, Producer und ein Techniker. Hater denken, sind die Bauern, werden ja wirklich immer schrecklicher. Denkst, da scheißen nur immer auf die Horten. In einer Gegend, wo's angeblich mit die Puffen warten. Diese Sache, da wird ignoriert, es wird weiter gemacht. Texte, Beats, Lieder, Videos und auf der Scheiße gemacht. Sind wir niedergefallen, sind wir aufgestanden, ein Schiefer live. Haben wir Betten, sind wir dist vor einem Brillerfight. Und wie es mal scheint, sind wir kein unbeschriebenes Blau mehr. Leute kommen doch her, sie wollen den Shit doch her. Ich sieg die Ignoranz und spiel. Die Leute wollen nur Schick. Von mir aus können das kriegen. Ist klar, dass sie verlieren. Sie können kriegen, was der Scheiß doch, der ist real. Freezy und Chica's life is real. Check it out now, ich sieg den ganz auf Scheiß. Scheiß, yeah. Check it out now, woo!